get your money and run, run, run. TwinaBeats.com. Get your money and run, run, run. Don't stop, cause prize is your life. Get your money and run, run, run. Don't stop, cause prize is your life. Die Straßen sind laut, Nase taub von dem Staub. Leben gefickt, Para raubt dir dein Traum. Umgeben von Blendern, darfst du kein Vertrauen. Sitzt alleine am Block, high von dem Smog. Reeboks am Fuß, also läuft alles top. Umsatz ersteigt, Wettlauf gegen die Zeit. Die Knospen am Brennen, Augen rotort verpackt. Bullen machen Schnapp, routiniert aus Verdacht. Also bleibe ich wach, die Befragung nichts gebracht. Kriminelle Jungs müssen auch nur ihren Schnitt machen. Dieser Sound, ja, macht mich zum Boss. Die Wally war schon da, bevor der Vorstoß floss. Meine Brüder werden reich, zieh mir noch ne Tüte rein. Puffen bis die Lunge pfeift, bleibe weiter so links eins. Und ich übertreib nicht, wenn ich sag, ich hab den Überhype. Arrogant, breit gebaut, ACAB, Main Sound. Tequila, es läuft gerade prima. Die Scheine sind lila, da bekommt man ja Fieber. Die Felgen frisch poliert, dein Ansehen korrigiert. Umsatz ersteigt, Wettlauf gegen die Zeit. Bratte, hör mir zu, denn es geht ums Geschäft. Es geht so lang gut, bis der Clip dich dann weckt. Hab das Flex unterm Bett, Paranoia und Komplex. Der Zeiger, er dreht sich, baut Steine wie Tetris. Abgestürzt, Spider-Man, wenn dir gerade das Netz fehlt. Ich hab nichts zu verlieren, direkt investieren. Dann nie wieder frieren, sag, was willst du probieren? Und du redest von Kilos und dicken Plantagen. Doch Hände an die Wand und für LKA Blasen. Camouflage tragen, kein Bruder wird verraten. 1200 Euro, lieber zu Arge. Wie es gerade läuft, Gucci Versace.